Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Dracula und Tanz der Vampire, die Blutsauger sind wieder auf der Bühne, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks im Sommer bzw. Herbst 2022. Im Stuttgart, im SI-Zentrum, das, wer es nicht kennt, zwar zwei schöne große Theater, Hotel und Restaurants für drinnen und draußen hat, der sollte das am besten mit dem Auto erreichen, denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser, also mit Handy-Apps, wenn man sie hat, und guten Wegweisern, könnte man es auch erreichen. Aber es ist mit S-Bahn, mit Umsteigen und ohne eigentlicher Beschilderung, hier geht's zum Musical, ein bisschen schwieriger. Und in Stuttgart im SI-Zentrum lief diesen Sommer unter anderem, denn es sind ja zwei Theater, das Musical Tanz der Vampire. Es läuft wieder und noch, und zwar seit wirklich 1997, soweit ich weiß. Also seit dem Ende der 90er Jahre, und es geht zurück auf eine amerikanische Parodie von Bram Stokers Dracula. Und zwar ist diese amerikanische Filmparodie, die damals Polanski sogar mitgemacht hat, als der Lehrling des wichtigen Professors, der den Dracula sucht. Dieser Film lief seit 1967. Auf Deutsch hieß der Film Tanz der Vampire, auf Englisch hieß er, glaube ich, The Fearless Vampire Slayers, und kam, wie gesagt, 1967 heraus. Darin suchen der Professor und sein Gehilfe, damals von dem jungen Polanski dargestellt, nach dem Grafen, und zwar heißt der Krolok im Musical, also vielleicht auch im Film, und seinen Vampir-Untertanen. Und wo fährt man dazu hin? Na, natürlich nach Transsilvanien. Wobei natürlich sie auf Dörfler treffen, die sehr, sehr viel Knoblauch um sich scharen und auch viele Kreuze. Und haben vor allem sehr, sehr viele Geheimnisse. Bis ein Ball das neueste Opfer des Grafen als Ehrendame vorstellt und natürlich der Professor seinen Gehilfen als Ehrengäste feststellen, dass sie sich zwar leise und heimlich unter die Gäste mischen können, aber man sieht sich im Spiegel, wenn man noch lebt und kein Vampir ist. Und da wird's natürlich schwierig. Und in dem Moment, wo man herausfindet, dass der Professor und sein Gehilfe dabei sind, werden diese natürlich verfolgt, und so geht die Geschichte seinem Ende entgegen oder beziehungsweise ihrem Ende entgegen. Und natürlich müssen diese beiden Wissenschaftler, also der Herr Professor und sein Gehilfe, sich ganz, ganz schnell retten, während die Dame von dem Grafen einfach gebissen wird. Naja, so ist die Geschichte, und dann müssen wir halt dem Ende entgegensetzen, wie kann man einen Vampir loswerden und ob dann das Opfer noch weiterleben kann. Es ist ja eigentlich schon unter den Vampiren gelandet. Tja, Polanski führte also bei der deutschsprachigen Produktion des Musicals Tanz der Vampire in Stuttgart Regie, ursprünglich Regie. Und die Musik wurde von Jim Steinman komponiert und von Steve Margoshes orchestriert. Das originaldeutsche Buch und Texte wurden von Michael Kunze geschrieben, der ja eigentlich für deutsche Musicals bekannt ist. Also er hat einige der besten geschrieben und auch natürlich ist in der deutschen Schlager- bzw. Musikszene sehr bekannt. Bei unserem ersten Besuch, ich nahm damals unsere Mitarbeiterin Anneliese Schmidt mit, war dieses deutsche Musical Deutschlands oder das Musical überhaupt, weil es eben neu war und das war, wie gesagt, Ende der 90er Jahre im SI-Zentrum, das noch nagelneu war, wie auch das deutsche Konzept, ein Hotel, Theater und Restaurants durch Gänge und Passagen zu verbinden und natürlich das neue Millennium stand um die Ecke. Also das war natürlich die Zeit um 2000. Das ist jetzt 22 Jahre her und im Jahr 2022 bei meinem zweiten Besuch nach vielen Jahren und vor allem nach einigen Jahren, wo also gar nichts lief in Deutschland, ist natürlich eine sehr, sehr große Veranstaltung aus diesem Musical wieder geworden und es ist nach wie vor absolut beliebt. Vor allem nach diesen ganzen Covid-Pandemie-Einschränkungen im Sommer wieder gelockert bzw. aufgehoben und natürlich das Gefühl der Spannung und des Live-Theaters, die war überall präsent. Dasselbe, wo wir, glaube ich, um 2000 waren, es kann sein, dass es auch das zweite Theater war, da kann ich mich nicht so gut erinnern, aber es war voll besetztes Theater, oft mit solchen, die nun auch wieder endlich wieder ausgehen wollten, sich an Eis und Getränken im Foyer des Theaters ausgelassen mit dem Thema Vampire befasste, selbst in Schwarz oder sonstigen individuellen Look unters Volk mischten und es war definitiv Date Night, wie man auf Englisch sagt. Man war mit Mann, Frau, Freunden und Partner unterwegs. Covid-Pässe wurden nicht mehr verlangt und die Karte beim Eintritt erlaubte einfach den Zugang zu Spaß. So war man versammelt und auch gespannt auf die Neben, auch die neben mir saßen, hatten dieses Musical damals mit dem ersten Grafen Grolock, dem Amerikaner mit der Opernstimme Kevin Tart gesehen, wie ich. Und nun waren wir wieder hier und nun war der gruselige Graf im blauen Scheinwerferlicht, aber ein Italiener. Und zwar Felipe Strozzi. Dieser Graf übernahm die Rolle von etlichen Vorgängern und im Fernsehen zeigte er, wie man sich von dem Mann des 21. Jahrhunderts in den jahrhundertealten Vampir verwandelt. Elegant mit scharfen Eckzähnen, tollem Make-up und einer Perücke, auch er schlüpfte so in die Rolle und zwar mit großem Cape und Stehkragen zum Schluss, war er dann bühnenreif. Professor Ambrosius übrigens von Tiscobes gespielt und sein Lehrling natürlich war Alfred und der wurde von Vincent van Gorp gespielt. Beides sicherlich Holländer. Während der erste Graf, Kevin Tart, noch ohne Mikrofon sicherlich die Bühne beherrscht hätte, und er tut es noch, er steht nämlich noch auf anderen Bühnen, singt der Felipe Strozzi effektvoll und gewaltig dank der mit Mikros ausgestatteten Bühnentechnik und die Stimmen aller, ob gesprochen oder gesungen, oft mit leichtem, holländischen Akzent, gehen bis in die hinterste Reihe. Alles wird, der Sound wird den ganzen Raum sehr gut projiziert. Zwar glaubte ich mich zu erinnern, dass beim ersten Besuch sogar über mir an Kabeln ein gehaltener Vampir durch den Theaterhimmel geflogen war. aber diesmal war das Bühnenbild an die Rundungen und Windungen von Alien durch den Schweizer Maler Giger entworfen, erinnernd. Säulen und feinen, scheinbar wie Schlingpflanzen nach oben wachsenden Ornamenten, der absolute Clou des Abends, also ein bildschönes Bühnenbild. Und auch die Hütte, in der die Dörfler wohnen, war auch sehr viel feiner, meine ich, und auseinanderdividierter als in dem ersten Mal, dass ich es gesehen hatte. Allerdings kann ich mich daran nicht mehr so gut erinnern. Aber dieses Bühnenbild ist jetzt wirklich fantastisch in allen seinen Einzelheiten. Die noch sehr an den ursprünglichen Film der 80er Jahre erinnernden Kostüme beim Vampirball der ersten Aufführung, die ich gesehen hatte, um 2000, war also eher barock, hatte sich 2022 in eine Vampirgesellschaft verwandelt, die man mit Barock meets Rocky Horror beschreiben könnte. Die Rocky Horror Show nämlich. Die Vampire haben Goth-Kostüme an und Perücken. Der weiße Staub ist zu Glitter geworden und Leder, die eine ganze neue Fanzahl auch unter den jungen und jung gebliebenen Goth- und Steampunk-Szenenmenschen natürlich zusammen vereinen könnte. Und viele weitere Veränderungen machen Tanz der Vampire nach mehreren Neuinszenierungen mit neuen Attributen publikumswirksamer. Die Dörfler tragen weiter viel Knoblauch und hängen ihn auch überall hin, dank Bram Stokers und den Medien der gegen Vampire. Aber nun steht da auch zum Beispiel eine Menora bei dem Gastwirt Chagall, und der transsilvanische Akzent des Vaters bzw. Gastwirtes Oleg Kraspowski ist stark östlich geworden. Also der ist echt der Akzent, glauben wir, nach dem Namen des Schauspielers zu urteilen. Und dieser Vampir weiß natürlich nicht, wo er eigentlich herstammt, aber der Vampir, der Graf Krolok, ist natürlich in Transsilvanien, wo allerhand Volk wohnt. Alle möglichen Arten von Menschen und natürlich nicht nur eine. Die von Kevin Tart erwähnte Schwammszene gibt es nach wie vor, und die Songs sind inzwischen mit anderen Stimmen, anderen Graf Krolloks neu auf CD gebannt. Man kann endlos YouTube-Videos und eifrige Vergleicher sogar mit Nebeneinanderstellung der Stimmen ansehen. Dass Roman Polanski Regie führte, wird seit weitem Neuinszenierungen in verschiedenen Theatern von Inhouse-Regisseuren dazu begleitet, doch findet die deutsche Uraufführung eben in dieser Sprache, der Deutschen, nämlich weiterhin statt, auch wenn die Proben auf Englisch wohl allen internationalen Darstellern die Anweisungen am besten klar machen können. Tart arbeitete damals noch mit Polanski selbst und erzählt uns davon. Nach dem Interview möchte ich Sie noch einladen, das Original, nämlich Bram Stokers Dracula, Schauspiel anzusehen bzw. sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, je nachdem, wo Sie auf der Welt sind. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Dracula und Tanz der Vampire. Die Blutsauger sind wieder auf der Bühne, und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks im Sommer bzw. Herbst 2022. Im Stuttgart im SI-Zentrum, das, wer es nicht kennt, zwar zwei schöne große Theater, Hotel und Restaurants für drinnen und draußen hat, der sollte das am besten mit dem Auto erreichen, denn mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser, also mit Handy-Apps, wenn man sie hat, und guten Wegweisern, könnte man es auch erreichen. Aber es ist mit S-Bahn, mit Umsteigen und ohne eigentlicher Beschilderung, hier geht's zum Musical, ein bisschen schwieriger. Und

Und der transsilvanische Akzent des Vaters bzw. Gastwirtes Oleg Kraspowski ist stark östlich geworden. Also der ist echt der Akzent, glauben wir, nach dem Namen des Schauspielers zu urteilen. Und dieser Vampir weiß natürlich nicht, wo er eigentlich herstammt, aber der Vampir, der Graf Krolok, ist natürlich in Transsilvanien, wo allerhand Volk wohnt, alle möglichen Arten von Menschen und natürlich nicht nur eine. Die von Kevin Tart erwähnte Schwammszene gibt es nach wie vor und die Songs sind inzwischen mit anderen Stimmen, anderen Graf Krolloks neu auf CD gebannt. Man kann endlos YouTube-Videos und eifrige Vergleicher sogar mit Nebeneinanderstellungen der Stimmen ansehen. Dass Roman Polanski Regie führte, wird seit weitem Neuinszenierungen in verschiedenen Theatern von Inhouse-Regisseuren dazu begleitet, doch findet die deutsche Uraufführung eben in dieser Sprache, der Deutschen, nämlich weiterhin statt, auch wenn die Proben auf Englisch wohl allen internationalen Darstellern die Anweisungen am besten klar machen können. Tart arbeitete damals noch mit Polanski selbst und erzählt uns davon. Nach dem Interview möchte ich Sie noch einladen, das Original, nämlich Bram Stokers Dracula, Schauspiel anzusehen bzw. sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, je nachdem, wo Sie auf der Welt sind. Das ist ja schon toll, dass wir Sie am Apparat haben und Sie sprechen ein fantastisches Deutsch. Und das muss ich natürlich immer als erstes fragen, wie macht man das als Amerikaner? Naja, ich bin schon mehrere Jahre hier, in Stuttgart jetzt hier fast 3 Jahre und vorher war ich ein paar Jahre in Wien und ich habe Deutsch zuerst, also hauptsächlich gelernt in Hamburg und das ist natürlich eine ganz gute Ecke, um ein reines Hochdeutsch zu hören. Ja, absolut, absolut. Das ist ein sehr klares Deutsch, das stimmt. Genau. Ja. Und wenn man Sprache auf die Bühne bringt, dann gehört da noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, man muss also Diktion üben. Haben Sie einen Voice Coach, jemanden, der Sie dann einweist? Oder? Natürlich, ich habe eine lange Ausbildung gehabt in New York, eigentlich in Rochester, New York. Und da hatte ich eine sehr gute Phonetics-Lehre für Deutsch, Französisch, Italienisch. Und das hat mir schon, also da habe ich vieles gelernt. Da hatte ich auch in Wien eine sehr gute, die sagen auch hier auf Deutsch, Phonetik-Lehre mehr als ein Diction-Coach. Mhm. Und dann hier bei den meisten großen En-Suite-Produktionen haben wir meistens immer eine sehr gute Phonetik-Lehre. Dieses Jahr hatte ich eine Frau aus Berlin, die wirklich super war und die hat, ich bin sehr, sehr dankbar, die hat mir, glaube ich, noch eine Final Schliff gegeben an mein Bühnendeutsch. Also Sie kommen aus der Oper, aus der Opernszene, nicht? Genau. Ich habe eine lange klassische Ausbildung abgeschlossen, wie gesagt, bei der Eastman School of Music in Rochester, New York. Und dann auch war ich mehrere Jahre in Santa Barbara bei der Music Academy of the West und auch in Seattle an zwei sehr gute Schulen, also vorher, bevor ich nach New York gegangen bin. Und das war immer sehr, sehr klassisch angelegt, meine ganze Ausbildung. Wie war das denn dann zu Hause? Haben die gesagt, also wir wollen dich auch mindestens an der Met sehen oder? Ja, schon, oder der Wiener Stadtoper. Und als ich in Wien erst dann war, das war irgendwie, habe ich immer gedacht, naja, bin an der falschen Straßenseite von meiner Mutters Wunsch. Gelandet, aber ja. Es ging, trotzdem waren die super stolz, als meine Eltern meine Premiere da als Gaston mitgeteilt haben. verteilt haben, also angeguckt haben, die waren super stolz. Naja, dann tanzte auch mal ein Walzer, der Gaston, und so genau. Ist es dann auch mal ganz schön. Und wie ist das denn dann, auf einmal sind Sie jetzt ein Vampir und das ist ja eigentlich eine etwas andere Rolle, könnte auch in die Oper passen, gar nicht so schlecht, aber was sagt man denn dazu am anderen Ende des Teiches dann jetzt? Meine Rolle jetzt ist eigentlich sehr opernhaft angelegt und das ist gerade, was mir immer interessiert und Spaß macht bei den Musicals. Es sind viele Rollen, die brauchen wirklich diese klassische Gesangstechnik und Qualität in der Stimme. Und das zu kombinieren mit so einer starken Schauspielanteilung, was die Musicals heutzutage wirklich verlangen, absolut, und gerade die Regisseure, ich meine, Roman Polanski hat die Regie gemacht für dieses Stück, also Tanz der Vampir. Mhm. Und Roman, der verlangt schon eine ganz schön starke Schauspielleistung. Gib's mir der Zeit, lern von mir, was es heißt zu leben. Spür das Glück der Traurigkeit. Fühl die Wollust, dich aufzugeben. Such mit mir den schwarzen Gral. Ich lehr dich, was es heißt zu lieben. Löst die Fesseln der Moral. Folge deinen verborgenen Trieben. Denn liebst du dieses Leben, wird deine Sie hörten das Finale zum ersten Akt, Tanz der Vampire. Wir besuchen quasi dieses Musicalstück in Stuttgart, das dort auf Deutsch aufgeführt wird unter der Regie von Roman Polanski. Und keiner kann uns besser über die Zusammenarbeit mit diesem tollen Superregisseur erzählen, der ja auch noch schauspielert. Das heißt, bis 88 ist er auch noch regelmäßig als Schauspieler in Erscheinung getreten, in sehr interessanten Filmen. Und wie gesagt, jetzt besonders als Regisseur tätig, zurzeit glaube ich sogar in Wien. Und Kevin hat uns sehr viel über ihn erzählt, Kevin Tart, der nämlich diese Rolle des Grafen spielt, der selber der Vampir ist. Sieht eigentlich gar nicht so schrecklich aus, so in Persona, sondern eigentlich recht gut. Und aber als Graf, da hat er schon also so wirklich das Fledermausartige, sein sehr großer, schlanker Mann, sodass er auf der Bühne also mit seinen ausgebreiteten, ja man will fast sagen Fledermausflügeln, das ist natürlich ein großes, schwarzes Cape, sehr, sehr imposant erscheint. Ja, und wie gesagt, die Sets, also das Bühnenbild ist fantastisch und die Geschichte ist natürlich die uralte Vampirgeschichte, nämlich, dass die Menschen um dieses Schloss herum alle so ein bisschen Angst haben oder gar sehr viel Angst haben und dass da so immer dieser und jener gebissen wird und eben auch zum Vampir wird. Und die Vampire, die leben natürlich alle unter der Erde und nachts kommen sie raus. Ja, und wie gesagt, Kevin hat uns sehr viel zu erzählen und hier eben auch das, was er zu der Zusammenarbeit mit Roman Polanski zu erzählen hat. Hier ist Kevin Tart für uns. Oh, es war eine große, ganz aufregende Erlebnis für uns alle. Also in der Hauptrolle natürlich, wir haben ganz toll zusammengearbeitet. Der ist ein Mann, der arbeitet natürlich sehr, sehr exakt und ganz genau auf die gesamten Details und also was seine Vorstellung betrifft von den Figuren. Aber der hat uns auch wahnsinnig viel Freiraum gegeben, also gerade in meine Figur, um das zu gestalten. Der hat mir ganz bestimmte Dinge gegeben, wie der wie er geht und eigentlich ist es eine sehr stille Figur. Und der hat einfach immer gesagt, probier das erstmal so und dann lassen wir gucken. Und dann hat er dann nachhinein was gesagt. Also habt ihr das gefilmt und dann hinterher nochmal angeschaut oder habt ihr das auf der Bühne direkt im Dialog? Nee, also wir haben lange erstmal auf der Probebühne geprobt, hier im Theater. Die haben eine ganz tolle, das ist ein wunderschönes Haus hier. Wir haben wirklich super Proberäume, eine ganz große Probebühne mit so einem Rohbau-Bühnenbild. Und dann haben wir da lang, also richtig geprobt vor dem Spiegel und so und dann später dann oben auf der Bühne mit den ganzen Kulissen und Licht und Stimmungen und so weiter. Und der Film Tanz der Vampire ist ja eine Parodie. Wie ist das denn jetzt mit dem Theater? Ist es auch als Parodie gedacht? Ja, das Stück hat wahnsinn viel Humor noch drin, also von die Originalsachen von dem Film mit The Professor und Alfred und so. Aber dann für die Bühne haben die viel mehr das ausgebaut, die ganze Vampire-Sachen. Und wir haben natürlich in einem Bühnenstück, weil es in einem Musical viel mehr zu sagen, weil wir müssen Text haben, um was zu singen. Und so die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Figuren und so ist mehr ausgeprägt und ausgearbeitet. Und vor allen Dingen die Vampire-Szenen sind die große Tanznummern mehr, also so Traumsequenzen und Fantasienummern und so. Und also es ist schon einiges anders als der Film. Der Film war mehr konzentriert auf den Professor und Alfred, also Alfred ist die Rolle, der Roman gespielt hat in dem Film. Mhm. Und die sind eigentlich die beiden Figuren, die tragen die ganze Humor und eine Parodie-Seite von dem Stück. Und der Vampir selber, haben Sie da, was bringen Sie selber ein in den Vampir? Wie stellen Sie sich den vor? Mein Graf, der ist ein 400 Jahre alter Graf, ein sehr gebildeter Mann, der ist auch ein ziemlich böse Figur. Der hat schon mehrere Leute umgebracht über die Jahre und die alle verdampft in die Ewigkeit. Können Sie mal wie der Graf lachen? Ein tiefes. Sehr schön. So, und jetzt wollen wir ihn noch einmal zu Gesang kommen lassen, den Graf. Und da geht es natürlich auch nicht nur um den Graf, sondern auch um Sarah und das Ensemble, das auch so, so fantastisch ist. Also diesem Grafen möchte man auch blind folgen. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es denn, kann man sich denn, wenn man sich so mit diesem Thema beschäftigt, dann auch versehen und selber Knoblauch an die Wand hängen und Angst bekommen? Und da hat Kevin Tart Folgendes dazu gesagt. Nein, das lasse ich alles oben im Theater, also das Ganze komisch. Aber nee, ich habe schon vieles über die ganze Vampire-Geschichten gelesen, die ganzen Bücher von Anne Rice und natürlich Bram Stoker's Buch. Kein Ausflug nach Transsilvanien bis jetzt? Bis jetzt noch nicht, aber schon einiges im Osten war ich und habe so einen ziemlich starken Eindruck, wie diese Berggebieten und Dörfer sind. Und sowieso bin ich überall gereist in Europa, in die ganzen Schlösser und Burgen anzugucken, weil das fasziniert mich sowieso. Und so, da habe ich schon einige Stimmungen gesammelt, um meine Figur dann so aufzubauen und zu kreatieren. Ja? Ja? Die gesamte Regie, was ich hier in diesem Stück, das ist wirklich von Roman, also von Roman Polanski. Und er selber ist auch noch, das schöne deutsche Wort, involviert. Das heißt, er kommt immer auch nochmal. Oh ja, der kommt, der wohnt in Paris und Paris ist fast 4-5 Stunden hier vom Stuttgart im Auto. Natürlich, Roman fliegt immer. Und zurzeit ist er in Berlin, der dreht jetzt dort. Und der war gerade hier bei uns und hat die Show angeguckt. Für ein paar Tage war er hier für Proben und so. Das war 3-4 Wochen. Mhm. Und sonst hat er im Haus auch einen Regisseur, einen Assistenten? Ja, der hat einen Assistent hier, Cornelius Baltus. Die haben zusammengearbeitet schon in den letzten paar Jahren und Cornelius ist wirklich Romans rechte Hand hier für diese Produktion und der korrigiert und schaut danach und hilft die andere Besetzungen ihre Rollen dann auch einzustudieren und vorzubereiten und dann, wenn Roman kommt, dann wird es richtig der Final Schliff gegeben und ja. Also mit Kostümen, müssen Sie da Stunden und Stunden in der Maske sitzen? Ja, also mein Maskeruf am Anfang war 1¾ Stunde, also gut 1½ Stunde. Jetzt inzwischen, meine Hände sind geschminkt und da habe ich ganz lange Fingernägel und also das mache ich jetzt die Hände selber. Also die Gesichtsmaske und eine Perücke und natürlich die Mikroports und so, da habe ich eine Maskenbildnerin oder Maskenbildner, der das dann alles für mich macht. Aber trotzdem, da muss ich immer schon auf der Hocker sitzen, eine gute Stunde vorher, ja, jedenfalls spätestens. Ist das denn, ist schon mal etwas Merkwürdiges passiert? Das heißt, Sie mussten schnell im Auto im Verkehr damit rumfahren oder sind Sie schon mal ein bisschen zu spät gekommen? Was passiert denn sowas an solchen Dingen? Wir wollen immer hören, was da mal schief gehen kann. So mein Mittelnamen. Oh. Kevin, ist immer spät. Aber nein, ich wohne eigentlich im großen Glück und auch mit Absicht, was 10 oder nicht mal 15 Minuten hier vom Theater gleich hier in der Nähe, also in der Nähe. Sie können zu Fuß gehen, wenn Sie genau, wollen. Genau, da komme ich immer hin zu Fuß. Und da bin ich immer meistens schon vorher im Theater, mich einzusingen. Und ich meine, hier zu Hause habe ich auch eine Flügel, wo ich mich einsingen kann und so. Aber ja, immer eine halbe Stunde oder so bin ich schon im Haus. Ja. Aber was passiert, wenn man etwas vergisst, wenn man auf die Bühne kommt zum Beispiel? Oh, das ist mir einmal passiert, wo ich eine ziemlich wichtige Requisite dabei haben muss und eine Schlüsselszene in Tanz der Vampir, wo der Graf von Krolok hat versteckt in dem Kostüm einen Schwamm und dann das ist der ganze Thema, was es mit diesem Schwamm denn. Ja, es hat eine Verbindung mit Alfred und seiner Liebhaberin und so weiter. Und das blöde Ding habe ich mal vergessen. Und ich stand da und kam der Text dann mit dem Schwamm und denke, oh Gott, wir haben keinen Schwamm, was machen wir jetzt? Aber Gott sei Dank, mein Kollege, der Arif damals, der hat das super irgendwie zusammengesaubert und verzaubert, was für ein. Wir sind doch durchgekommen. Aber das ist immer so eine Sache mit Requisit. Ich meine, mit als eine Vampir zu spielen, da muss man immer denken, muss die Zähne haben, muss immer aufpassen bei der Türklinke, wenn man rein und raus geht, nicht, dass der Hang, der Cape dann hängt an der Türrahmen oder irgend sowas Blödes. Also beim Live-Theater gibt es einiges. Ich darf mich ganz herzlich bei Kevin Tart bedanken, noch einmal nachträglich. Wir haben diese Sendung ja vor 20 Jahren auch schon gebracht. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Graf Krolok und Sie können ihn auf deutschen Bühnen weitererleben. Er hat eine tolle Bass-Bariton-Stimme und die gibt es weiter auf der Bühne. Kevin Tart lebt weiter bei Stuttgart. Nach unserem Interview, wie ich Ihnen sagte, wollte ich Ihnen gerne zu dem Original verhelfen, nämlich Bram Stokers Dracula. Und da geht es natürlich auch darum, das ist der Ursprung der Dracula-Geschichte mit all seinem Gruseln und seinen Dialogen und auch nach Jahren ist das noch ein ganz interessantes Stück. Die Premiere von Dracula, und zwar der Produktion von Dropside Theater, Bram Stokers Dracula als Schauspiel im Herbst 2022, fand auf der Bühne statt, und zwar auf der Bühne des Straz Theaters, des Jape Theaters im Straz in Tampa, Florida. Und es schien, als sei die Aggression schon am Eingang zum Theater wie ein Fluch über der ganzen Sache gelegen. Und zwar hat eine Sicherheitsbeamtin dann also die ganzen Papiere aus meiner Tasche, also richtig mit Energie herausgezogen und auf den Tisch geworfen. Ich hätte da ja zu viel in meiner Tasche drin. Ich weiß ja nicht, wo diese Tasche vorher war. Ein Kollege dämmte den Schaden etwas ein und stoppte die Aktion und ließ mich ein. Im Saal nahm man an Kaffeehaustischchen wie immer in dem wunderbaren Jape-Theater Platz. Und meine drei Tischgenossinnen waren voller Nervosität mit ein bisschen zu viel Kichern und Kreischen. Aber die Reaktion auf Paul Potenzas Porträt eines irren Fan und Gehilfen des Vampirs, der dämonische perfekt mit toten Rattenfliegen und anderen delikaten Essgenüssen umging, zusammen mit seinem irren Blick. Das war wirklich ganz fantastisch. Die Schauspieler, wie immer, auch bestens bei Shakespeare-Klassikern bekannt, wie zum Beispiel Giles Davis, der den Grafen Krollock, also beziehungsweise den Grafen hier darstellte bei Bram Stoker. Und zwar mit slawisch-gruseligem Akzent, sehr gut gemacht. Und langen Haaren und Fingern, die immer wieder in das Geschehen greifen und auch seine Opfer in sein Cape hüllen. Die geheimnisvolle Wissenschaftlerin sollte einen holländischen Akzent äußern, was nicht ganz gut gelang, und eine Holländerin saß tatsächlich unter den Zuschauern bei der Premiere und meinte, naja, alle anderen nahmen uns mit durch die altbekannte Handlung der abschreckenden Symbole und Gerüche. Diese blieben uns Gott sei Dank erspart. Aber den Schauspielern und Darstellern dürfen wir ruhig glauben. Und letztlich viel Blut war auf der Bühne und auf Kleidern und Gesichtern in dieser Handlung. Und was Wunder also, dass mir kurz vorm dramatischen Finale mit einem dumpfen Aufschlagsgeräusch, nein, nicht Teil der Aufführung, eine Frau direkt vor die Füße fiel. Sie war in Ohnmacht gefallen. Die Hauslichter gingen an, sie erholte sich und wurde von der Freundin aus dem Saal geleitet. Es ging ihr anscheinend doch wieder besser. Und man ging nach kurzer Pause daran, das Finale mit Hammer und Pfahl ins im Sarg versenkte Brust des alten Vampirs und natürlich auch letztlich des schönen Opfers zu absolvieren, also einen großen Hammerschlag oder mehrere. Und zum Schluss kam viel, viel Beifall aus dem recht goth anmutenden Publikum, wohl an, also es ist Vampirzeit und ich wünsche Ihnen, dass Sie wirklich das Original sich mal anschauen. Ich darf Ihnen dabei viel Freude wünschen oder viel gruseln, je nachdem, was Ihnen zumute ist und ob Sie auf diesem oder auf anderen Teilen des Atlantiks beziehungsweise auf Teilen Deutschlands natürlich über dem Atlantik hinüber auch mal das deutsche Musical Spaß machen würden. Beide Sachen sind eigentlich der Jahreszeit gemäß etwas zum Gruseln. So, und ich wünsche Ihnen eine ganz tolle und vielleicht auch gruselige Woche. Und schauen Sie sich mal auf YouTube all die möglichen Dinge an, von Dropside bis zum Tanz der Vampire in Deutschland. Und die Webseiten und die Anbindungen, die geben wir Ihnen im Blog bekannt. Und ich darf mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden und wünsche Ihnen eine gute Woche. Bleiben Sie gesund, seien Sie nett zueinander und lassen Sie sich nicht von solchen gruseligen Dingen animieren und Aggressionen schon gar nicht. Am Mikrofon Ihre Susanne Nielsen, an der Produktion wie immer Bill Davidson, und wir sagen tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com.